1. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sandra Schmidt. Rosen im Schnee von Johannes Prolz. Mögen andere auf dich schelten, der du nahst mit Schnee und Eis. Ich darf, Winter, froh vergelten, deinen Gruß mit Dank und Preis. Wenn des Schnees behende Flocken luftig wirbelnd vor mir wehen, Liebesglück und Lenzfrohlocken warm durch meine Seele gehen. Streue deine hellen Sterne fröhlich über mich, o Schnee, such ich doch nicht in der Ferne, nicht den Himmel in der Höh. Hab ihn ja schon hier gefunden, als mein Herz die Königin einst im Schneesturm warb hier unten, und du warst ihr Hermelin. Schnee bedeckt die braune, kecke Bibermütze, Schnee im Haar, aber trotz der Winterdecke Sonnenglanz im Augenpaar. Ringsumher des Winters Zeichen, die Natur erstarrt und tot, doch voll Leben ihrer weichen Wangen warmes Rosenrot. Also hab ich sie getroffen, Lust im Auge, Kraft im Lauf, und so ging der Liebe Hoffen mir im Winter leuchtend auf. Auf dem Eis noch oft begegnet bin ich ihr, wie rann die Zeit. Liebesrosen hat's geregnet, wenn für andere es geschneit. Diese mögen immer sagen, Liebe blühe nur im Mai, mir kam sie in Winterstagen, und mein Schatz war auch dabei. Wenn des Schnees behende Flocken luftig wirbelnd vor mir wehen, Liebesglück und Lenzfrohlocken warm durch meine Seele gehen. Ende von Rosen im Schnee.